Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 362. Ich bin Jörn Schaar. Und ihr seid es nicht. Die Herzdame ist wieder dabei, wie angekündigt, wie versprochen regelrecht. Und wir haben Feedback bekommen auf unsere Urlaubsfolge. Haben wir? Ja, nämlich von Flo aus Wietze. Der schreibt, schön zu hören, was ihr so im Urlaub erlebt habt. Ich bin gerade mit meiner Frau und Tochter auch aus dem Urlaub gekommen vom Bodensee. Nach 11 Stunden Fahrt inklusive 2,5 Stunden Warten und Service durch den ADAC. Ätzend. Aber jetzt zu eurem Bekannten Arndt. Ich als Kloppenburger im Exil in Wietze lebend kann die Museumsdorf-These aber sowas von bestätigen. Gefühlt war ich seit der Grundschule bis Stand jetzt zum 40. Lebensjahr 100.000 Mal dort. Anfangs mega interessant, aber wenn du schon bald jeden Grashalm persönlich mit Namen begrüßen kannst, ist es Zeit, dort nicht mehr hinzugehen. Schöne Grüße aus Wietze, dem Ort der ersten Erdölbohrung. PS, wir haben hier auch ein Erdölmuseum. Zwinki Zwonki. Wurde das mit dem ADAC schreibt, ich weiß gar nicht, worüber wir letztes Mal geredet haben. Hast du die über unseren Urlaub. Hast du die ADAC-Sache erzählt mit dem Autoschlüssel? Ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben. Du weißt es auch nicht mehr. Beim Podstock musste der ADAC kommen, weil ich es irgendwie geschafft habe, unseren Autoschlüssel im Kofferraum einzuschließen. Ja, ich habe das Auto entriegelt, weil ich irgendwas rausholen wollte und weil ich beide Hände voll hatte mit Hundeleine und dem, was ich im Kofferraum tun wollte, den Schlüssel nur kurz in den Kofferraum geschmissen. Und während ich die Kofferraumklappe zufallen ließ, hörte ich, wie das Auto sich verriegelt. Und der Schlüssel war drin und der Zweitschlüssel lag da, wo er hingehört. Nämlich, ich habe eine Frage. Na? Kam die Erkenntnis, dass der Schlüssel im Auto lag, gleichzeitig mit dem Verriegelungsgeräusch? Also war es so ein Klick und gleichzeitig so ein Klick in deinem Kopf oder? Weiß ich nicht mehr. Also normalerweise gehört der Schlüssel ja entweder in die Hand oder in eine Tasche, in der Hosentasche. In deine rechte Hosentasche. Gehört er normalerweise rein. Und wahrscheinlich habe ich erst gemerkt, dass er nicht da ist, als er nicht da war. Und in dem Moment, wo ich in die Tasche gegriffen habe. Weiß ich aber auch nicht mehr. Ja, jedenfalls ADAC-Man war da, hat die Scheibe. Ist auch ein scheiß Superheldenname. Ja, voll. Ja, und hat immer wieder erzählt, wie sicher dieses Modell von Passat ist, was in anderen Kontexten total beruhigend ist, aber er hat echt lange und alles versucht, dieses Auto aufzukriegen, inklusive Lockpicking, und hat dann im Endeffekt mit einem sehr langen Draht durch die hintere Seitenscheibe in den Kofferraum geangelt und musste da natürlich erstmal ein bisschen was zur Seite räumen, was wir da so drin hatten. Alles. Selterflaschen. Schuhe, Socken. Ne, Gummistiefel nicht, die lagen in der anderen Seite. Die auf der anderen Seite. Aber auch, wir Fahrrad. Hatten ja Socken gekauft für unseren Urlaub, unabhängig voneinander, jeweils ja, Paar 16er Socken. Du kannst auch nicht im Podcast erzählen, dass wir einfach Socken kaufen, anstatt zu waschen. Ja, Socken verschwinden, Socken gehen kaputt. Und dann haben wir halt Socken gekauft, aber halt nicht einer von uns, sondern wir beide jeweils. Und ich habe für dich welche aber gekauft. Oh. Ja. Ja. Weil du immer meine Socken anziehst. Ja, das stimmt. Ja. Das ist mein Ding. Gibt Zusammenhänge. Du darfst dich übrigens nicht einen Millimeter bewegen, weil der Hund hat sich gerade quasi in deinen Schreibtischstuhl reinbuxiert. Ja, das kann ich. Ich sag's ja nur. Und dann sind wir ja, und jetzt schließen wir an unsere letzte Episode, den Urlaubssommerpausenrückblick, den wir in Husum ja beendet haben und dann nochmal spontan nach Römm gefahren sind. Warum sind wir nochmal nach Römm gefahren? Weil meine bekloppte Schwester mit ihren wunderbaren Kindern da war. Ja. Und den Pferden. Und den Pferden, genau. Da standen wir auf dem Familie-Camping in Toftum. Ich liebe meine Schwester übrigens. Sie ist bekloppt. Ich liebe sie. Ja. Entschuldigung. Gut, nee, wir standen da. Ich möchte nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Meine Schwester hat unseren alten Wohnwagen bekommen. Und dann standen wir mit dem neuen Wohnwagen neben dem alten Wohnwagen. Das war irgendwie schön. Ja, und es ist ein sehr lebhafter Campingplatz, auf dem wir da waren. Ja, also auch sehr unkompliziert, ne? So im Sinne von, ja, danke für eure Ankunft, fahrt einfach rein, überall da, wo der Platz nicht als besetzt markiert ist, dadurch, dass vielleicht jemand einen Stuhl aus seinem Wohnmobil dagelassen hat oder eine Stange mit einem... Das ist ein festes System, glaube ich. Die tun diese Eisenstange mit so ja, wenn du wenn du reservierst, ja, dann tun die eine Eisenstange in die Wiese. Da ist irgendwie so ein bisschen Flatterband dran. Aber dich macht das fertig, wenn man keinen festen Platz zugewiesen bekommt, oder? Nö, ach, es war einfach so... Diese Anarchie, also, so, da konntest so, du nicht mit umgehen. So ungewohnt einfach. Fahrt einfach rein. Ist ungewohnt. Ist ja auch egal. War, ja, war schön, es gab Waffeln. Ich habe ja über dich gelernt, auf Räumen, dass du ein bisschen zwanghafter bist, als ich in den letzten 13 Jahren so dachte. Ich liebe dich. Völlig zu Recht, ich bin nämlich super. Super zwanghaft. Na, willst du das noch elaborieren? Nein. Ja, jetzt musst du aber, weil die Leute fragen sich, oh Gott, was ist los mit ihm? Nee, ich habe das schon wieder vergessen im Detail, aber du bist ja irgendwie nicht so, der Hund macht Geräusche. Du bist ja eigentlich nicht so drauf klargekommen, wenn Dinge dann anders sind, als sie eigentlich sein sollten. Mit der, was war das mit der Abreise? Weil man bis 11 Uhr vom Platz sein muss, ja, eigentlich. Und in deinem Kopf ist, glaube ich, so, dann muss man bis 11 Uhr vom Platz sein, sonst, ich weiß nicht, sonst passiert irgendwas. Sonst geht die Insel alles unter. Alles geht durcheinander. Und da bin ich einfach, weil wir wollten mit meiner Schwester noch zum Mittagessen und mit den Kindern, weil mein zauberhafter Neffe auch schon ein bisschen Terror gemacht hat, als wir angekündigt haben, dass wir vielleicht nicht mehr zusammen Mittagessen. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall an der Rezeption gefragt, ob wir auch später raus können. Und die waren so, ja, kein Problem, zahlt einfach schon, ihr könnt dann irgendwann rausfahren. Und ich hatte es ein bisschen fertig gemacht, ne? Hippie-Kram. Aber es war ja alles abgesprochen. Ja, Hippie-Kram. So geht das doch nicht. Ja, ich war ein bisschen schockiert. Es war einfach, das ist so, wenn da irgendwo steht, schwarz auf weiß, bis 11 Uhr muss man vom Platz, dann muss man bis 11 Uhr vom Platz und sonst explodiert dein Kopf. Ja. Mach mich fertig. Wie haben wir das so lange miteinander ausgehalten bis jetzt? Mit sehr großer Anspannung. Ich bin Vulkanier im Geiste sozusagen. Ja. Aber ich plane immer alles um. Mhm. Das ist das, was ich meine. Ja. 3800 Kilometer sind wir gefahren in den 4 Wochen. Wir haben 75 Gigabyte durch den Gigacube gejagt. Jörn, immer so. Und das war ein sehr toller Urlaub. Das Datenvolumen vom Gigacube ist leer. Ich sehe, ja, kauf Neues. Ja, aber wie viel? Das Ganze. Das Ganze. Ich Trottel habe gedacht, wir kommen mit 10 Gigabyte über 1,5 Urlaubswochen. Das war sehr naiv. Über 1,5 Urlaubswochen? Ja. Ja, aber du musstest die ganze Zeit YouTube-Videos gucken und dich abends noch mit deinen Jitsi-Freunden ständig treffen. Ja. Nein, du musstest das immer machen. Ich musste das, genau. Okay. Ja, also insgesamt waren es 75 Gigabyte. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich noch irgendwie die letzten 10, die noch aus diesem ganzen Gedöns übrig waren, hier irgendwie, also ich hätte den Gigacube nochmal anmachen können, um diese 10 Gigabyte abzuarbeiten, denn jetzt... Aber leider bist du nicht schlau und zu Hause haben sie. Wir ja auch... Ja, ja, aber... Das spart ja nicht, also... Ja, wir haben halt dafür bezahlt. Das ist wieder so eine Sache, oder? Wir hatten Besuch von Daniel. Warte mal. Ja, wir haben zu Hause Internet, das ja nicht aufgebraucht wird. Also wir haben ja genug Internet im Haus. Und das Datenvolumen vom Gigacube ist aber schon bezahlt. Ja. Und jetzt meinst du, wir hätten hier den Gigacube aufstellen sollen, ja, um das aufzubrauchen. Mhm. Aber welchen Unterschied macht das? Ja, es verfällt ja dann. Ist ja dann weg. Aber es... Hätte ich auch 15 Gigabyte nachkaufen können, statt 25. Es ist ja so, als wenn man... Warte, ich brauche ein gutes Beispiel jetzt. Einen großen Wassertank hier hat. Aha. Und wir haben also so 1000 Liter Wassertank oder so. Aha. Und der ist eh immer voll. Also Der immer voll? Wenn der 1000 Liter fasst, ist er dann immer voll? Ja, weil wir keine 1000 Liter brauchen in dem Zeitraum, für den wir 1000 Liter haben. Und dann hast du im Wohnwagen noch ein Glas Wasser über. Und du sagst, ist ein bisschen übertrieben von den Größenverhältnissen, aber. Das stimmt. Und du sagst dir so, im Wohnwagen steht ein Glas Wasser, das ist ja bezahlt. Ja, das können wir doch dann trinken. Das müssen wir jetzt in diesen Tank Warum denn nicht? Weil wir 1000 Liter Wasser haben. Ja, wir haben auch das Fenster auf, hört man übrigens. Hier war kein Sauerstoff mehr drin. Ich habe den ganzen Tag hier gelegen und genetflixt. Könnt ihr uns bitte schreiben, wie ihr darüber denkt, weil jetzt mache ich fertig. Ich liebe dich. Ja, apropos Netflix, wir haben God's Favorite Idiot geguckt. Eine Miniserie, unter anderem mit 12 Folgen, ne? Ich habe schon wieder vergessen, weil ich habe seitdem, glaube ich, 3 andere Miniserien durchgebinged. Ja. auf jeden Fall geht es um einen Typ, der von heute auf morgen, also er ist auch ein ziemlicher Langweiler. Und er wird kriegt auf einmal die Information, du bist jetzt auserwählt, Story of your life. Gottes Bote auf Erden zu sein. Nicht. Dankeschön. Naja, und er soll halt irgendwie die Botschaft Gottes und die verbreiten und so die Apokalypse verhindern. Und das ist ziemlich witzig. Das ist das, was ich noch erinnere aus der Serie. Leider kannst du jetzt da nichts weiter zu ergänzen, weil du noch weniger weißt. Ja. Aber das Beste ist ja, wir hatten Besuch von Daniel. Das war super. Also es war sehr kurz. Bisschen kürzer, als wir uns das so überlegt hatten. Ja. Also es war... Du, Daniel, komm einfach nächstes Mal wieder. Ja. Mit negativen Test. Ja, er ist ja mit einem negativen Test angereist. Das ist ja das, was schade war, dass er dann auf einmal nächsten Morgen einen positiven Test hatte. Und haben wir schon genug über Römmen geredet? Weil wir haben nur gesagt, dass wir da waren. Du musst vielleicht auch schöne Sachen erzählen. Früher hatten wir eine Struktur, ne? Ja, aber du gehst immer so schnell von einem Thema ins... Wir hatten früher eine Struktur in unserem Podcast. Ja. Das königliche Wir. Ja, wir haben Eis gegessen und hast du Hotdogs gegessen? Natürlich habe ich einen Hotdog gegessen, ja. Du warst dabei. Ich war noch mit meinem, ich hatte so ein Eis. Kennt ihr diese Bubble-Waffeln? Wenn nicht, ich weiß nicht mal, ob ich es jetzt empfehlen soll. Also Bubble-Waffeln sind ja so ein Trend gerade. Ich glaube an vielen Orten, weil es gibt sogar in Tönning. Deswegen denke ich, das ist auch an anderen hippen Orten außerhalb in Dänemarks und Nordfries. Es ist einfach eine Waffel, also wie eine Waffel aus dem Waffeleisen mit so Bubbles, wie du guckst. Und das ist dann die Waffel für das Eis. Und es ist gigantisch viel Essen. Und ich kann schon viel essen, aber das war echt. Weil die aber auch eine unnatürlich große Kugel Daimler-Kritz-Eis da reingetan haben. Das war echt extrem. Lakritz-Eis? Die brauchte, Daimler-Kritz, das ist ja nochmal ein Unterschied. Es gab ja 3 Sorten Lakritz-Eis. Es gab 3 Sorten Lakritz-Eis? Ja. Verdammt. Ja. Ich hatte mit dem Hund draußen gewartet und mir das gar nicht selber ausgesucht. Meine Schwester und meine Nichte war so, du musst das essen, okay, holt mir das. Dieses Bubble-Waffel mit Eis war jedenfalls gigantisch und ich hatte vorher noch das gegessen, es war quasi mein Frühstück. Und mir war so schlecht hinterher. Weil ja auch immer Guff mit drauf muss. Guff? Ja, keine Ahnung, was Guff ganz genau ist. Schaum. Es ist so ein Schaum und es ist sehr lecker. Und man muss es auf Eis essen. Es gibt das nur dummerweise sehr selten südlich der dänischen Grenze. Ja, gut, dass wir bald wieder nach Dänemark fahren. Das stimmt. Ja, aber Röm, für die von euch, die es nicht kennen, ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist eine dänische Insel, kurz hinter der Grenze oder Halbinsel. Es gibt halt einen Damm, sodass man mit dem Auto rauffahren kann. Es gibt riesengroße Strände, wo man auch mit dem Auto drauffahren kann. Und es ist ganz schön. Ja, kommt uns besuchen, dann fahren wir mit euch nach Röm. Darf ich alle Podcast-Hörer von dir hast du gerade einladen? Okay, kannst es ja schneiden. Mhm. Und dann sagst du wieder, warum hast du das nicht drin gelassen? Schnitt. Ja, genau. Ja. Gartenkram? Fragezeichen? Habe ich mal mit Fragezeichen draufgeschrieben, weil ich nicht sicher war, ob wir irgendwas dazu erzählen wollen. Wir haben halt unseren Garten angefangen, mal wieder in Ordnung zu bringen. Unser Garten ist basically so ein Dschungel. Und wenn wir Gartenarbeit machen, ist es nicht so, dass ihr euch vorstellen müsst, dass irgendwas hinterher schön aussieht, sondern ist schon gar nicht wir im Schweiße unserer Angesichter. Ja, nee, ist schön. Sondern eigentlich geht es halt darum, das Allerwildeste, was überall wuchert, halbwegs zu bändigen. Und meine Jitsi-Freunde und Freundinnen lachen jetzt schon, weil ich sie einfach jeden Abend im Jitsi vollgeheult habe mit diesen Brombeerhecken. Diese scheiß Brombeeren. Diese Brombeeren sind echt Idioten. stachelige Vollidioten. Die einfach wuchern nur überall und keine Früchte bringen. Das Schlimme ist genau, dass wir noch nicht mal Brombeeren haben, also Früchte haben dieses Jahr, nur Gestrüpp. Matria hat aber gestern Abend gesagt, dass die auch zweijährig sind, aber ich meine, dass wir sonst immer Brombeeren hatten. Ja. Aber wir haben die wahrscheinlich, weil wir die einmal ganz zurückgeschnitten haben, waren die so, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Fläche. Jetzt ist erstmal Fläche machen und dann. Am Arsch hier, Früchte für euch, ist nicht. Genau. Ja. Irgendwie sowas. Ja, und wir müssen ja vor allem den Garten angehen und es ist auch alles eine Wiese. Also überall sind entweder Brombeeren oder ein Meter hohes Gras oder Rasen, Wiese. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen Rasen und, also Rasen und ist ja, glaube ich, die Darstellungsform sozusagen. Rasen ist das nicht, was wir haben. Gräser, die bei uns wachsen. Wiese, wir sagen, die Wiese ist auch ein bisschen eskaliert. Und wir müssen ja Platz schaffen im Garten, weil in 3 Wochen ist Deichpott. Meldet euch an auf www.deichpott.de. Wenn ihr das Passwort, ist dasselbe wie letztes Jahr. Letztes Mal. Es hat einen kleinen Anfangsbuchstaben und 2 S. Damit weiß jetzt jeder Bescheid. Ich denke nicht. Aber ihr könnt uns auch anschreiben, wenn ihr noch Bock habt, wenn ihr noch Bock habt, zum Deichpott zu kommen. Es ist einfach eine Gartenparty. Jeder, der deinen Podcast hört, weiß, was das ist, oder? Ich habe schon mal über Deichpott gesprochen. Ja. Dann schreibt mir auf Twitter, @Charsachella. Das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Hier eskaliert gar nichts. Das ist ein Soundeffekt, den man immer mal wieder hört in allen möglichen. Wie geil ist dein Timing denn? Das ist mein Beruf. Den man immer mal wieder hört in Filmen und Funk und Fernsehen, nämlich immer dann, wenn irgendwas so lächerlich ist, dass es, also so eine Verballhornung von einem spannenden, dramatischen Moment. Und dieses Musikstück, das heißt Shock Horror A, wusste ich bisher gar nicht. Ich habe immer gedacht, das heißt Dam Dam Dam. Und in was dachtest du, wie das heißt? Dam Dam Dam. Und in dem Podcast 20.000 Hertz hat sich eine britische Journalistin auf die Suche gemacht nach dem Ursprung dieses Soundschnipsels. Und es ist eine ganz toll erzählte Geschichte, die es als Podcast-Episode gibt. Und ich rate dringend dazu, sich das anzuhören, denn es ist wirklich toll. Du bist auch wirklich toll, Jan. Okay, tschüss. Tschüss. Philipps Outro steht da. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.